Erster, dies sind die Worte Agurs, des Sohnes Jakes. Agur spricht, ich habe mich sehr um Gott bemüht, aber ich bin schwach geworden. Zweiter, denn ich bin zu dumm, um als Mensch zu gelten, und ich habe keinen menschlichen Verstand. Dritter, ich habe keine Weisheit gelernt, so dass ich den Heiligen, also Gott, erkennen könnte. Vierter, wer ist zum Himmel aufgestiegen und wieder herabgekommen? Wer hat den Wind in seinen Händen gesammelt und das Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat die Enden der Erde bestimmt? Wenn du es weißt, sag mir, wie er und sein Sohn heißen. Fünfter, alle Worte Gottes sind rein, er ist ein Schutz für alle, die bei ihm Hilfe suchen. Sechster, füge nicht zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht zur Rechenschaft zieht und du nicht als Lügner dastehst. Siebter, ich bitte dich um zwei Dinge, verweigere sie mir nicht, bevor ich sterbe, achten halte Falschheit und Lügen von mir fern. Gib mir weder Armut noch Reichtum, sondern lass mich nur mein nötiges Essen haben. Neunter, denn wenn ich zu satt werde, könnte ich dich verleugnen und fragen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm werde, könnte ich stehlen und den Namen meines Gottes entehren. Zehnter, verleumde einen Diener nicht bei seinem Herrn, sonst wird er dich verfluchen, und du musst dafür bezahlen. Elfter, es gibt Menschen, die ihren Vater verfluchen und ihre Mutter nicht ehren. Zwölfter, es gibt Menschen, die sich für rein halten, obwohl sie von ihrem Schmutz nicht gewaschen sind. Dreizehnter, es gibt Menschen, die sehr stolz sind und hochmütig auf andere herabsehen. Vierzehnter, es gibt Menschen, deren Zähne wie Schwerter und Messer sind, um die Armen und Bedürftigen von der Erde zu vertilgen. Fünfzehnter, die Blutegel haben zwei Töchter, die immer, gib her, rufen. Es gibt drei Dinge, die nie satt werden, und vier, die niemals genug sagen, 16. Das sind die Unterwelt, eine unfruchtbare Gebärmutter, die Erde, die nie genug Wasser bekommt, und das Feuer, das niemals genug sagt. 17. Ein Auge, das seinen Vater verspottet und den Gehorsam gegenüber der Mutter verachtet, wird von Raben am Bach ausgehackt und von jungen Adlern gefressen. 18. Drei Dinge sind für mich zu wunderbar, und vier verstehe ich nicht, 19. Der Weg eines Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange auf einem Felsen, der Weg eines Schiffes mitten im Meer und der Weg eines Mannes mit einem Mädchen. 20. Genauso ist der Weg einer Frau, die Ehebruch begeht, sie isst, wischt sich den Mund ab und sagt, ich habe nichts Falsches getan. 21. Unter drei Dingen bebt die Erde, und vier Dinge kann sie nicht ertragen, 22. Ein Sklave, der König wird, ein schlechter Mensch, der viel zu essen hat, 23. Eine Frau, die lange verachtet wurde und doch heiratet, und eine Magd, die ihre Herrin verdrängt. 24. Vier Dinge auf der Erde sind klein, aber sie sind sehr klug, 25. Die Ameisen sind ein schwaches Volk, aber sie sammeln im Sommer ihre Nahrung. 26. Die Klippdachse sind ein schwaches Volk, aber sie bauen ihre Häuser in Felsen. 27. Die Heuschrecken haben keinen König, aber der ganze Schwarm zieht geordnet aus. 28. Eine Eidechse kann man mit der Hand fangen, und doch findet man sie in Königspalästen. 29. Drei Dinge bewegen sich würdevoll, und vier gehen majestätisch, 30. Der Löwe, der stärkste unter den Tieren, der vor niemandem zurückweicht, 31. Ein stolzer Hahn, ein Ziegenbock und ein König, dem niemand widerstehen kann. 32. Wenn du dich selbst überhebst und unvernünftig bist oder Böses geplant hast, dann halte den Mund. 33. Denn wie das Pressen von Milch Butter ergibt und das Pressen der Nase Blut hervorruft, so führt das Pressen des Zorns zu Streit.